Grüezi Tim, hier ist der Christian, der Oboman. Eine Audioansichtskarte für dich. Und zwar vom ersten Teil unseres Urlaubs habe ich ja als Audioansichtskarte eine Umwomukum-Folge an alle gemacht. Das waren 3 Wochen Dauercampingurlaub auf unserem Campingplatz. Und jetzt sind wir noch eine Woche in der Schweiz. Und da gibt es jetzt eine Doppel-Audio-Ansichtskarte an die beiden Schweizer Podcaster, die ich etwas näher kenne und mit denen ich auch schon Projekte zusammen gemacht habe oder noch mache. Das bist zum einen du und das ist zum anderen die Lara, die wir auch als Auslandsschweizerin kennen. Mittlerweile ist sie eine Inlandsdeutsche, aber dazu wann anders. Also Doppel-Audio-Ansichtskarte, das heißt die eine Hälfte von dem, was ich hier sehe und erlebe, jetzt an dich. Und wer den Rest hören möchte, muss dann bei der Lara reinhören. Irgendwann wird das erscheinen. Also ihr zwei Schweizer bekommt also jetzt Post von mir. Ja, wir sind im Aargauer Jura. Dort machen wir eine Woche Campingurlaub, haben hier einen Wohnwagen mit Vorzelt gemietet in dem Ort Wiel. Wunderbare Gegend, ruhige Gegend. Hier geht es um viel Landwirtschaft, viel Natur. Und ich sitze jetzt hier ganz oben auf dem Hügel. Der Campingplatz selber liegt an einer Anhöhe. Und da geht es dann noch so 150 Meter weiter nach oben. Und ich sitze hier in einer Baumkapelle. Baumkapelle ist ganz typisch für diese Gegend hier. Wir werden in den nächsten Tagen noch viel wandern und werden da vermutlich ständig auf Baumkapellen stoßen. Eine Baumkapelle, das sind 4 gesetzte Bäume, rechteckig oder quadratisch, also die Punkte davon. Da sitzt ist jeweils ein Baum und in der Mitte eine Bank oder vielleicht auch eine Bank mit Tisch. Hier ist es also nur eine Bank aus Holz, auf der sitze ich, umringt von diesen 4 Bäumen. Mein Blick geht hinunter ins Tal. Ganz unten ist Wiel und auf der anderen Seite geht's, ja, wie soll es anders sein in der Schweiz, wieder nach oben mit Wiesen, vereinzelten Bäumen. Hier mal ein Hof, dort mal ein Hof, bis ganz hoch. Da kommt ein Gipfel, der dann mit Bäumen bewachsen ist. Die Gesamtmeereshöhe ist ja hier gar nicht so hoch. Wiel liegt nur auf 370 Meter Meereshöhe, also erstaunlich tief für die Schweiz. Die ganze Gegend hier eben der Aargauer Jura, den wir hier bewandern werden. Ja, das also der eine Teil dieser Audioansichtskarte. Ich hoffe, du findest irgendwann Zeit, sie zu veröffentlichen. Und wie gesagt, die andere Hälfte, die andere Seite dieser Audioansichtskarte kann man dann bestimmt irgendwo, irgendwann bei der Lara hören. Liebe Grüße noch aus dem Aargauer Jura. Ade, der Oboman.